İçişen. Guten Abend, mein Name ist Alici. Ich bin der zuständige Arzt für Sie. Ich würde gerne jetzt mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Haben Sie Ja, damit ich bin einverstanden. einverstanden? Ja, ich bin einverstanden, Doktor. Bitte schön. Ja, so erst, wie heißen Sie? Mein Name ist Helmut Braun. Helmut Braun, ja? Ja. Ich möchte Ihren Nachnamen buchstabieren, um sicher zu gehen, ja? Ja. E wie Bertha, R wie Richard, A wie Anton, U wie Ulrich, N wie Nordpol, ja? Richtig, genau. Okay, Herr Braun, wie alt sind Sie denn? Ich bin 52 Jahre alt. Gut. Wann sind Sie ganz genau geboren? 5. Juli 71. Wie viel wiegen Sie zurzeit? Oh, so ungefähr 75 Kilo, glaube ich. Habe ich jetzt nicht gewogen längere Zeit. Okay. Wie groß sind Sie und? Ungefähr 1,85 Meter war ich mal. Ja, danke schön für die Information. Gerne. Ja, Herr Braun, was kann ich für Sie tun? Herr Doktor, ich komme zu Ihnen, weil ich, ja, ist vielleicht eine längere Geschichte, aber der Grund ist, dass ich jetzt seit ein paar Tagen Übelkeit hatte und dann jetzt auch heute erbrochen haben. Das war so braun gewesen. Muss aber dazu sagen, dass ich seit einigen Wochen schon so, ja, Magenschmerzen, Bauchbeschwerden, wie auch immer man das mal beschreiben mag, hab oder hatte. Und fühle mich jetzt auch schwach insgesamt. Und ja, das war der Grund, warum ich jetzt zu Ihnen gekommen bin, weil das war auffällig, dieses, was ich erbrochen habe. Das kenne ich so nicht. Okay, also ich nehme an, das ist für Sie neu, ja? Ja, das habe ich vorher nie gehabt. Okay, Herr Braun, wie fühlen Sie sich jetzt? Sie haben gesagt, dass Sie sich etwas erschöpfend Ja, fühlen. also ich fühle mich Haben Sie auch schwach, ja. gleichzeitig, sind Sie schwindel? Kann ich jetzt so nicht sagen, nein, schwindelig ist mir nicht, aber also ich fühle mich irgendwie körperlich schwach. Okay. Was haben Sie erbrochen? Haben Sie bemerkt, dass Blut drin ist oder? Es war, es war kein Blut, Herr Doktor, nee, aber es war so braun bis so dunkelbraun, vielleicht schwarz sogar, ich weiß nicht. Also es war, habe ich früher nie gehabt. Ich habe früher mal erbrochen, aber es war nie so wie jetzt. Sie haben nur einmal erbrochen, ne? Ja, deswegen bin ich dann gleich ins Krankenhaus zu Ihnen gekommen, ja. Also, Magenschmerzen, wie würden Sie Ihre Schmerzen beschreiben? Sind Sie Ja, dunkel? es sind eher so dumpfe, also Schmerzen ist ein bisschen übertrieben, weil also ich kenne die Schmerzen ja von meinem Knie und so weiter. Also so irgendwie, ja, ein Druckgefühl. Also es ist ein unangenehmes Gefühl im Oberbauch, würde ich mal sagen. Ja, also Schmerzen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also sind die Beschwerden plötzlich aufgetreten oder sehr Nee, seit so lange? 1, 2 Wochen ungefähr, ja. Gut. Also, Herr Braun, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10? Also, Also wie gesagt, es sind keine Schmerzen, kann ich jetzt nicht sagen. zurzeit haben Sie keine Schmerzen. Okay. Ich habe andere Schmerzen, Knie habe ich Schmerzen, ja. Okay. Ist Ihnen aufgefallen, gibt es etwas, diese Schmerzen lindert oder verstärkt? Also ich habe mir mal so ein Kirschkernkissen genommen, aber das hat nicht viel geholfen, fand ich. Was haben Sie genommen? Ich habe nicht. Ein Kirschkernkissen als Wärmekissen. Okay. Kennen Sie das nicht, Herr Doktor? Kirschkernkissen? Ja, also ich denke, das ist eine warme Wasserkissen oder sowas, ja? Ja, aber es ist nicht Wasser, das sind so Kirschkerne, die tut man in die Mikrowelle. Also so ein Beutel aus Stoff, den kann Ja. man aufwärmen, meist in der Mikrowelle, dann ist er warm, dann kann man hier drauf tun. Das Okay, ja. Kirschkerne sind das. Also wenn man die Interessant. Kirschen isst und die Kerne sammelt, kann man das selbst machen sogar. Ja, okay. Kann ich empfehlen. Ja, vielleicht, Thema haben. wenn ich brauche, probiere ich das. Haben Sie bemerkt, gibt es Auslöser dieser Magenschmerzen oder seit wann haben Sie Magenschmerzen? Früher haben Sie auch ähnliche Magengruppenschmerzen, ja? Hatte ich ja, aber es gibt da keinen Auslöser. Also es ist so ein dumpfes Gefühl im Oberbauch. Also ich Haben habe Sie dagegen etwas eingenommen? bisher noch nicht, ne. Also was ich mir denken kann, also ich habe in den letzten 1, 2 Wochen ein bisschen viel gefeiert und da war auch ein bisschen mehr Alkohol dabei und ich weiß nicht, ob es vielleicht damit zusammenhängt. Das könnte sein. Das ist meine Vermutung. Also, wann war das? Also vorletztes Wochenende, dieses Wochenende auch. Da waren wir mit Freunden unterwegs und haben dann ein bisschen gefeiert. Letzte Woche haben Sie gesagt? Beide, dieses Wochenende, letztes Wochenende, ja. Oh, ja. Ja, Herr Braun, fühlen Sie sich fiebrig oder haben Sie Fieber? Haben Sie gemessen? Habe ich jetzt nicht gemessen, aber ich fühle mich nicht heiß an, nein. Okay. Haben Sie Schlafstörungen oder so Nachtschweiß, Nachts habe ich Tagesschweiß? nicht Schlafstörungen, also ich gehe, also einmal, zweimal nachts muss ich auf Toilette ra rausgehen, nachdem wie viel ich trinke am Abend vorher. Ansonsten habe ich keine Schlafstörungen. Okay, aber gut. Sie haben gesagt, dass Sie Übelkeit und Erbrechen gehabt haben. Haben Sie auch Durchfall oder Verstopfung? Nein, hatte ich bisher nicht gehabt. Nein, nein. Beim Messerlassen, haben Sie Probleme beim Messerlassen? Eigentlich nicht, nein. Keine Okay. Probleme. Ist Ihnen aufgefallen, in der letzten Zeit ab oder so genommen, Gewichtsveränderungen haben Sie? Nee, also ist mir nicht aufgefallen, habe ich jetzt nicht gemerkt, nein. Ungefähr gleich seit Jahren. Haben Sie Brustschmerzen, Kopfschmerzen oder Nee. Atemnot? Also, ich habe jetzt keine Kopfschmerzen, Atemnot habe ich jetzt gemerkt. Also, ich fühle mich insgesamt sehr schwach, habe ich gesagt. Und wenn ich jetzt so ein bisschen schneller laufe oder die Treppen steige, dann bin ich schon etwas aus der Puste, finde ich. Ja, also, das ist Okay. also meine Fitness hat nachgelassen. Leiden Sie unter Sodbrennen? Habe ich jetzt nicht so gehabt, eigentlich, nein. Haben Sie bemerkt, dass er etwas blasen ist? Was meinen Sie? Blasen, so. Blasen? Ich habe keine Blasen, nein. Okay. Meinen Sie Hautblasen oder was meinen Sie? Ja, Hautblasen, meine ich. Nein. Okay. Warum fragen Sie, Herr Doktor? Hat das was damit zu tun mit der Lesen. Übelkeit? Lesen, ja, das ist eine Hautveränderung und Bläschen. Ah, okay. bisschen, ja, Bläschen. so Ja. Habe ich die nicht auf der Haut. blutarmen Patienten hat solche eine Zeichen, ja. Okay, nein, deswegen habe ich nicht gemerkt. Nein. Okay. Herr Braun, leiden Sie unter irgendwelche chronischen Krankheiten oder wichtige Krankheiten, das ich wissen sollte? Also ich habe eine Kniearthrose. Das kommt, ich hatte mal vor vielen Jahren einen Unfall gehabt und das sind die Folgen. Welche? Rechtes Knie. Mhm. Und da nehme ich auch, also das hat auch ein bisschen zugenommen, diese Arthrose. Der Orthopäde, bei dem ich war, hat gesagt, man muss sicherlich irgendwann mal an eine Operation denken. Mhm, Er hat ja. gemeint, ich soll erstmal mit Schmerzmedikamenten das probieren. Ich habe jetzt in den letzten Wochen auch wegen Knieschmerzen auch viel Schmerzmedikamente eingenommen. Also Was haben Sie Ibuprofen, genommen? Haben Sie Diclofenac habe ich genommen, viel Ibuprofen. Erinnern Sie sich die Dosis? Also, ich habe da mehrere Tabletten manchmal am Tag genommen. Also, Also, Diclofenac, wie viel Milligramm erinnern Sie sich? das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Okay. Kann ich nicht sagen. Leiden Sie unter noch andere chronischen Ja, Krankheiten? also ich nehme auch Tabletten gegen Bluthochdruck. Der ist auch vor 5 Jahren festgestellt worden. Da nehme ich eine Tablette ein. Welche? Candesartan. Okay. Wie ist die Dosis? 16 Milligramm morgens. Und noch was? Und dann habe ich noch ein Medikament. Ich hatte letztes Jahr eine Thrombose gehabt. Also es war letztes Jahr im November, also es ist jetzt so ungefähr 4 Monate her. Da war die Thrombose an einer Flugreise. Ich hatte eine Flugreise gehabt und dann habe ich danach ein dickes Bein gehabt, dann ist Thrombose festgestellt worden. Deswegen nehme ich ein Blutverdünnungs ein, also Eliquis heißt das Medikament. 5 Bitte Milligramm. sehr gerne, ändern Sie sich Dosis. 5 Milligramm, ja, eins morgens und abends nehme ich Täglich das. einmal, ne? Ich nehme. Zweimal morgens und abends eine Tablette. Und noch was? Außer der Nee, Kraft? das Was? wären die Sachen, die ich einnehme, ja. Okay. Nehmen Sie auch Magenschutztablette? Habe ich jetzt nicht genommen, nee. Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Sie haben erwähnt, das Knieproblem Also gehabt. ist mal, ja, also Meniskusoperation habe ich gehabt, ja, mit Arthroskopie. Außer Arthroskopie haben Sie noch Nee, andere? sonst keine Operation. Okay. Herr Braun, haben Sie Allergie gegen etwas? Oder Unverträglichkeit? Nein, ist nichts bekannt. Okay. Sind Sie vollständig geimpft gegen Corona? Wegen Corona habe ich 3 Impfungen gehabt, ja. Und Kindheitsimpfungen? Haben Sie das auch durchgeführt? Kinderimpfungen? Oh, das Ja. weiß ich nicht mehr. Das kann ich nicht so sagen. Muss ich mal im MIFPAS gucken lassen. Ich weiß es nicht genau. Okay. Waren Sie in der letzten Zeit Ausland gewesen oder Ja. diese Ja, im Pandemie? November war ich im Ausland, da war ich in Thailand. Okay. Sie haben schon gesagt, das ja. Also, Herr Braun, treiben Sie Sport regelmäßig Nee, oder? unregelmäßig, unregelmäßig. Okay. Was machen Sie unregelmäßig? Also ich spiele ab und zu ein bisschen Tennis mit meinen Freunden. Okay. Aber nicht so viel, weil mein Knie manchmal Ärger macht. Okay, ich verstehe, ja. Herr Braun, ich möchte über Ihre Familien etwas wissen. Ja. Sind Ihre Eltern am Leben? Nee, meine Eltern sind beide schon gestorben. Na, tut mir leid, mein Beileid. Ja. Also, erinnern Sie sich, woran hat sie gestorben? Also mein Vater ist schon ziemlich früh gestorben, Verkehrsunfall. Und meine Mutter hat einen Schlaganfall gehabt. Eine Weile. Also haben Sie Geschwister? Ja, nein, ich bin Einzelkind. Okay. Sind Sie verheiratet, Herr Braun? Ich bin geschieden. Haben Sie Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Okay. Leben Sie allein? Ich lebe als Single, ja. Was machen Sie als beruflich, Herr Braun? Ja, ich bin selbstständig, ich verkaufe Autos. Was machen Sie? Reparieren Sie Auto? Was haben Nee, Sie ich gesagt? verkaufe Autos, habe ich. Verkaufe Auto, okay, ja. Also, ich nehme an, Ihr Job ein bisschen stressig, oder? Ja, geht so. Normal. Okay. Rauchen Sie, Herr Braun? Ja, ich rauche, ja. Wie viel und seit wann rauchen Sie? Ja, ich habe als Jugendlicher angefangen, da habe ich mal 10 Jahre auch mal nicht geraucht, dann habe ich wieder angefangen. Also vielleicht ein halbes bis ein Päckchen pro Tag ungefähr. Also das heißt ungefähr seit 30 Jahren Sie haben geraucht und 10 Ja, wenn man, ja, also 25 Jahre vielleicht, ja. okay. Aber letzte 10 Jahren Sie haben nie geraucht. Doch, letztes habe ich geraucht. Also, ich habe wieder angefangen vor, ich weiß nicht, vor 6, 7 Jahren habe ich wieder angefangen. Okay. Und dazwischen habe ich Also mal Sie auch. haben eine Pause gemacht und dann wieder. Habe ich wieder angefangen, leider, ja. Herr Braun, trinken Sie Alkohol? Ja, so gelegentlich, ja. Wie meinen Sie gelegentlich? Naja, so Bier zum Essen oder so. Oder am Wochenende, wenn ich feiere, halt ein bisschen mehr. Das habe ich Ihnen ja gesagt, dass ich da ein bisschen viel Alkohol getrunken habe. Ja, Sie haben schon erwähnt. Also, aber Sie trinken nicht täglich, ja? Ja, doch, ein Bier ist schon mal zum Wie Essen. viel? Ja, ein, zwei Flaschen vielleicht so pro Tag. Okay. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage, Herr Braun. Haben Sie Kontakte mit den Drogen? Darauf möchte ich nicht antworten, denn Okay. Also, ist das wichtig jetzt oder warum fragen ja, Sie? natürlich. Also, Sie haben Magenschmerzen, also Bauchschmerzen. Vielleicht deswegen können auch die Bauchschmerzen aufgetreten. Ich möchte nicht darauf antworten. Ich weiß nicht, warum Sie das jetzt so wichtig finden. Das ist für uns wichtig, natürlich. Okay, darüber sprechen wir wieder, ja? Ja, später vielleicht mal, ja. Später vielleicht, okay. Herr Braun, Sie haben gesagt, dass Sie seit einigen Tagen Übelkeit und danach haben Sie einmal erbrochen. Sie haben Magenschmerzen, ja? Aber so seit Sie haben keine Magenschmerzen, aber Ja, das gestern mal. Beschwerden, das Schmerzen ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, ja. Ja, okay. Und Sie leiden unter auch Erschöpfung. Ja, Sie fühlen sich etwas schwächer. Ja, richtig. Und ein bisschen Atemnot auch. Wir haben und Sodbrennen, ja? Sodbrennen habe ich nicht, Herr Doktor, nee. Nein, Nein. ne? Okay. Wir haben keine Fieber, ja? Und möchten Sie etwas hinzufügen oder Fragen an mich? Was meinen Sie, ist das, also ich will jetzt nicht im Krankenhaus bleiben. Ich habe morgen wichtige Termine. Kann man das auch irgendwie ambulant behandeln? Weil ich kann auf keinen Fall bleiben heute Nacht im Krankenhaus. Ja, Ich ich habe kann Ihnen Termine. gerade so sagen, ja, dass Sie eine große Probleme oder kleine Probleme haben. Das ist so früher, ja. Ich muss zuerst Sie körperliche Untersuchung, dann das Ja. Blut abnehmen und Was machen können Sie am heute machen alles, ja? ja, dann, ich werde zuerst die alle machen, danach eine entscheiden betroffen. Ja, das Ja, ist aber ich kann auf keinen Fall bleiben. Ich habe einen sehr wichtigen Termin, also ja, natürlich, ich ich muss verstehe Sie, gehen. aber Ihre Gesundheit noch wichtiger als Ihre Termin, ich denke. Ja, aber wenn der Ja. Termin ausfällt, dann bringt mir auch Gesundheit nicht. Da bin ich tot, da bin ich pleite, da bin ich bankrott. Ja, wahrscheinlich, Sie sind nicht. Dann bringt auch das Leben nichts für mich. Dann kann ich gleich ins Grab gehen. Ja, ich verstehe Sie an. Also, aber es könnte auch ganz, ganz wichtig sein, ja, lebensbedrohlich auch sein. Also, wie gesagt, es ist so früher. Ja, meinen Sie dann, wäre ich hier noch so Aber vor Ihnen sitzen, wenn ich so lebensbedrohlich wäre? es ist zu früh zu sagen, aber nach dem Ergebnis kann ich noch Gut, dann wichtige reden wir später Fragen nochmal, wenn machen. Sie Ergebnisse haben, Herr Doktor, ja? Ja, wir sprechen danach wieder darüber. Okay. Okay? Ja. Vielen Dank für dieses Gespräch. Okay, danke, Herr Doktor, ja. Gut. Gibt es Fragen aus dem Chat oder von den Zuhörern, was noch gefragt werden sollte oder was Sie noch gefragt hätten. Der Patient hat gesagt, keine Stuhlgangprobleme, aber wir müssen detaillierte Frage stellen. Richtig, ja. Ja, Ja. wie sieht Ihre Stuhlgang Konsistenz und Farbe? Ja. Können Sie mir beschreiben? Ich habe mir auch vermerkt, ich habe mir auch Notizen gemacht, ja, der Stuhlgang ist schwarz gewesen, ja. Ganz dunkel, ja. Ja, Mhm. das ist eine wichtige Frage, ja. Der Herr Doktor hat zwar gefragt, haben Sie Durchfall oder Verstopfung? Aber hat er gesagt, nur, nö, Ja. ist so, aber man muss da manchmal ein bisschen nachbohren, ja. Sagen, okay, aber wie sieht er aus? Ist irgendwie auffälliger, anders als sonst, ja. Also er hat schwarzen Stuhl, ziemlich schwarzen Stuhl seit einigen Tagen, ja. Ja, Sie haben recht. Ja, das ist eine gute Frage, ja. Weitere Kommentare oder Fragen? Appetit, wir haben nicht gefragt. Aber das ist jetzt aktuell wegen Übelkeit vermindert. Aber als akut, vorher war kein Problem. Aber jetzt akut wegen Übelkeit ist vermindert, ja. Richtig. Gut. Was haben Sie noch gefragt? Sie haben nach Bläschen gefragt, gell? Ja. Bläschen oder Der Patient Blasen. hat gesagt, bei der Bewegung oder Bewegung eine Husten. Er hat nicht gesagt Husten, hat gesagt, wenn er sich bewegt oder Treppen steigt, hat er ein bisschen Problem Okay. mit der Atmung. Mit der Puste hat er gesagt, Puste. Was ist Husten. Puste? Ich Husten, komme was aus. bedeutet? Also wenn man sagt, ich komme aus der Puste oder aus der Puste, heißt es, ich bin kurzatmig. Aus der Puste kommen. Aus der Puste. Erstmal, ich habe gehört. Ja, Aus der so Puste. Umgangssprache. Aus der Puste kommen. Hat nichts mit Husten zu tun. Puste heißt also Atmung, irgendwie sowas, ja? Ja. Wenn Sie Sport machen, Geschicht noch etwas zu sagen seit Sie haben gesagt Atemnot und danach zum Beispiel Herzrasen, Schwindelig. Schwindel hat er gefragt, zwar Ja. nicht, und Herzrasen hat er jetzt nicht gemerkt. Also hat er nicht bemerkt, zumindest mal. Ja. Aber kann sein, ja. Dass das Herz klopft oder der Puls rast, kann man fragen, ja. Stoppeln, ja, kann auch sein. Rollbahn kann auch mal sein, ja. Okay. Wann sind Sie letzte Mal Arztbesuch, wie zum Beispiel für die Vorsorgung? Also einige Monate her, 2 Monate vielleicht, ja. Welche Laborwerte oder bildgebende Diagnostik durchgeführt werden? Er war beim Durchgeführt. Hausarzt gewesen wegen seinem Knie und wegen Rezept für Eliquis, also ein neues Rezept für Eliquis. Hat ein neues Rezept bekommen. Das war der Grund, warum er beim Arzt war. Wie viele Monate Eliquis 5 So Milligramm? 4 Monate ungefähr jetzt. Ja, Mal. Monate. Und noch, Ihre Arzt hat gesagt, 6 Monate, oder? Hat 6 Monate gesagt, ja. Okay. Noch andere Fragen? Sind die Schmerzen namensabhängig? Wann haben Sie genau Schmerzen? Nach dem Essen oder? Ja, er hat keine Schmerzen, deswegen konnte er auch keine Angabe auf der Schmerzskala machen, hat Beschwerden, aber die sind jetzt nahrungsunabhängig gewesen. Also hat nicht gemerkt, dass es nach dem Essen besser oder schlechter geworden ist. Hat er nicht gemerkt. Was machen Sie denn, wenn ein Patient sagt, ja, es sind keine Schmerzen, ich habe zwar Beschwerden, aber das ist ja so ein Wortspiel. Er hat gesagt, ich habe Magenbeschwerden und Magenschmerzen. Was machen Sie mit sowas? Muss man da eine Schmerzskala angeben lassen? Ja, Schmerzskala müssen wir fragen. Schwierig. Da sagt er dann keine Schmerzen, weil er keine Schmerzmedikamente nimmt. Aber vorerst, wie viel? Wir müssen fragen. Ja, also das hat der Doktor auch richtig gemacht, nach Schmerzen gefragt. Aber er hat dann gesagt, das sind keine Schmerzen, sondern Beschwerden. Und dann kann man das sagen, das sind Magenbeschwerden oder Oberbauchbeschwerden. Und dann würde ich auch keine Schmerzskala angeben in dem Fall. Ja, weil das ist, sonst hat der Patient nicht. Reflux müssen wir fragen. Reflux zum Beispiel. Reflux hatte gefragt, ich glaube, nach Sodbrennen haben Sie gefragt, gell? Sodbrennen, also als analog zum Reflux, ja. Hat er aber nicht berichtet, hat jetzt keine Beschwerden mit Reflux gehabt. Strahlung, die Schmerzen. Ob die Schmerzen ausstrahlen, kann er nicht sagen, weil er keine Schmerzen hat. Das sind Beschwerden, hat er gesagt, ja. Im Englischen sagt man immer nicht Pain, sondern Discomfort. Also Unbehagen oder Beschwerden. Discomfort. Im Englischen sagt man Discomfort. Discomfort, ja. Nicht Pain, sondern Discomfort. Discomfort. Ja. Falls jemand FSP auf Englisch machen möchte, irgendwann mal in Amerika. Können wir anfangen, Arzt? Ja, also ich glaube, die wichtigsten Fragen sind gestellt worden, ja. Gut. Okay. Und wie fanden Sie die Reaktion jetzt zu der Aussage vom Patienten, dass er nach Hause gehen möchte, unbedingt? Ja, War das okay? welche Reaktion haben wir zeigen? Also ich fand die Können wir Reaktion zeigen? gut, dass der Arzt sagt, ich kann jetzt noch nichts Genaues sagen, man muss abwarten, was die Ergebnisse bringen. Und dass das auch mal was Schwerwiegendes oder Lebensbedrohliches sein kann. Das ist richtig, dass er das gesagt hat. Und wenn der Patient sagt, aber ich gehe auf jeden Fall nach Hause, kann der Arzt sagen, ja, wissen Sie, wir können Sie jetzt beraten und Empfehlungen geben, aber entscheiden müssen Sie selbst. Und ich sage manchmal meinen Patienten, wenn die so kommen, sage ich, wir sind jetzt kein Gefängnis hier, ja. Also wenn wir empfehlen, dass Sie da bleiben und Sie nicht der Empfehlung folgen, ist es ihr auf Ihre eigene Verantwortung, wenn Sie das Krankenhaus verlassen, ja, kann man sagen. Aber diese Lösung war auch gut, dass er gesagt hat, wir untersuchen erstmal, machen mal ein paar Tests und dann können wir später nochmal sprechen darüber. Das nimmt so ein bisschen die Spannung aus dem Gespräch. Das ist manchmal hilfreich. Das fand ich gut, ja. Drogen, der Patient hat nicht. Ja, der hat jetzt ein bisschen aggressiv reagiert, glaube ich, gell? Ja, aggressiv reagiert. Was machen Welche Sie bei sowas? Reaktion? Also das ist ein Zeichen dafür, dass er am ehesten Drogen nimmt, würde ich so interpretieren als Arzt. Und dann kann man das nochmal, wie es gemacht worden ist, sagen, okay, wir reden später nochmal darüber oder wir klammern dieses Thema aus. Und wenn jetzt irgendwelche Befunde kommen, wo das nochmal wichtig werden könnte, werden wir nochmal darüber sprechen. Ja, kann Und man so sagen. der Patient hat gesagt, Alkoholkonsum sehr wenig gesagt. Gelegentlich, hat er gesagt, ja. Ja, gelegentlich, aber danach wissen wir viele. Ja. Welche Reaktion können wir Also üben? ich würde das jetzt gar nicht so werten. Ich würde jetzt nicht sagen, oh, das ist viel oder oh, das ist wenig, sondern einfach sagen, okay, ich nehme das zur Kenntnis und jetzt neutral bleiben bei sowas immer. Besser neutral bleiben, ja. Dankeschön. Und oft ist es so, dass wir den Patienten sagen, das ist ja subjektiv für ihn, das ist wenig halt, ne? Weil andere trinken viel Ja. Alkohol, ist jeden Tag einen Kasten Bier zu trinken zum Beispiel. Ja. Er trinkt nur wenig, 2 Flaschen pro Bier pro Tag. Und das habe ich den Faden verloren. Ich würde immer noch fragen, ob er auch harte Sachen trinkt. Ja? Also Bier ist ja für die meisten wie Orangensaft, ja, in Deutschland. Ja, ist so wie Ja. Wasser, wie Tee. Ja? Bier ist für die kein Alkohol. Und dann macht es auch mal Sinn zu fragen, trinken Sie auch harte Sachen, wie zum Beispiel Schnaps Schnaps. oder keine Schnaps Ahnung. bedeutet Whisky. Whisky ist auch eine Art von Schnaps, genau, ja. Also Whisky kann man fragen, Schnaps oder Wodka, dass man so speziell fragt, weil das sind die hochprozentigen, ja. Die haben Ja. viel Alkoholgehalt. Das kann man nochmal fragen, ja. Okay. Weil für manche Leute sagen, Bier ist kein Alkohol, für die sage ich trinke keinen Alkohol, ja. Ich trinke nur Starke Bier. was oder harte was? Bitte? Starke was oder starke Sache Harte. oder harte Sache? Kann man beides sagen. Kann man beides sagen. Kann man beides sagen, ja. Hart oder auch starke Sachen. Oder Sie fragen halt direkt nach, trinken Sie halt auch Schnaps oder hochprozentige Sachen, kann man direkt fragen auch, ja. Okay. Dankeschön. Ja. Und vielleicht nochmal zur Oberarztvorstellung, ja? Ja. Okay, alles klar. Bitteschön. Guten Abend, Herr Oberarzt. Hätten Sie kurze Zeit für mich? Ich möchte Ja, gerne. meinen neuen Patienten vorstellen. Okay. Der 52-jährige Patienten. Herr Helmut Braun stellt sich heute bei uns aufgrund seit ein paar Tagen bestehende Übelkeit, Erbrechen und Erschöpfung vor. Der Patient berichtet, dass die Schmerzen langsam aufgetreten seien. Und manchmal Dyspnoe begleitet sein. Also hat er wegen der Schmerzen Dyspnoe oder wie kann ich das verstehen jetzt? Ja, also wenn er sich bewegt, Treppe hochsteigen oder laufen, er erwähnt, dass er ein bisschen Atemnot habe. Ah, okay, also hat Belastungsdyspnoe, hat aber nichts mit den Schmerzen zu tun, oder? Genau, Okay. das ist natürlich. Okay. Die Frage nach Sodbrennen und Gewichtsveränderungen wurde verneint. Der Patient erwähnt, dass er vor einem Monat beim Arzt gewesen, um seine Blutverdünner einstellen. Und Was hat er, welche Blutverdünner hat er eingestellt? Helikos nehme 5 Milligramm. Okay. Aber Ja. das muss man ja nicht einstellen, oder? Das nimmt er. Muss man das einstellen, Herr Liquis? Also, ja, also früher vielleicht nehme er andere was, aber die letzte Zeit war er beim Hausarzt neu geschrieben. Das weiß ich nicht. Okay. Okay. Also er nimmt Eliquis ein, ja? Was, warum nimmt er Eliquis ein? War er vor einem Jahr eine TVT gehabt habe, ja. Okay. Vor einem Jahr. Deswegen nimmt er immer noch Eliquis jetzt nach einem Jahr. Nicht vor Ist einem Jahr, normal. vor 3 Monaten, Ah, Entschuldigung. okay, verstehe. Vor 3 Gut. Monaten. Okay. Okay. Und der Patienten sagte, dass er die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Insomnia, Inappetenz und Melana. An Vorerkrankungen leidet er an rechterseitige Kniearthrose, es ist Gonarthrose, ja, und seit 5 Jahren arterielle Hypertonie und wie gesagt, vor 3 Monaten TVT ist bei den Patienten bekannt, Okay. festgestellt. Der Patienten in Bezug auf Medikation nehme der Patient ein Diclofenac Ibuprofen gegen diese Knieschmerzen und gegen arterielle Hypertonie Candesartan 16 Milligramm täglich einmal und TVT Eliquis 5 Milligramm täglich zweimal. Okay. Hat er viel Diclofenac eingenommen oder wie, was hat er Ja, gesagt? er hat erwähnt, dass er in der letzten Zeit ein bisschen viel genommen Ah, okay, gut. hat. Der Patient wurde nie operiert. Er sei vollständig geimpft, gegen Corona auch dreimal. Also vor 3 Monaten hat eine Reise in Togo gemacht, ja, in Afrika. Thailand, Entschuldigung, nicht Togo, Thailand. Okay. Als Familienanamnese gibt er Folgendes: Sein Eltern seien gestorben. Vater infolge Verkehrsunfall, als er nicht jung, Vor längerer Zeit. vor längerer Zeit, ja. Und seine Mutter aufgrund Apoplex gestorben. Er habe keine Geschwister. Er sei geschieden, habe keine Kinder, lebe allein. Er sei selbstständig von Beruf, also Verkäufer und er sei Raucher seit 25 Jahren, täglich 10 Zigarette, das entspricht 12,5 Päckchen im Jahr, aber er hat eine Weile pausiert so rauchen. Er trinke täglich ein zwei Bier und manchmal noch ein Ende mehr. Er habe keine Bescheid, Drogenkonsum gegeben. Er gebe keine Bescheid, der Konsum, der Drogenkonsum. Gibt er keine Auskunft darüber, meinen Sie? Wie bitte? Gibt er keine Auskunft über Drogenkonsum? Bescheid geben, das sagt man nicht, man sagt Auskunft. Hat er die Ja. Auskunft verweigert über Drogenkonsum? Oder kann man auch so sagen, er wollte nicht verraten, dass er Drogenkonsum. Hm. Er wollte nicht darüber sprechen, ja. Okay, gut. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf obergastrointestinale Blutung. Afferentialdiagnosen kommen Magenkarzinom, Ösophagus-Varizin-Blutung, Peptic-Ulcus, vielleicht, ja, das war's. Und um den Verdacht auf gastrointestinale Blutung bestätigen und die Differentialdiagnosen auszuschließen, würde ich den Patienten so als körperliche Untersuchung, danach Labordiagnostik durchführen, dann Apparativdiagnostik durchführen. Und was für eine operative Diagnostik? Als Apparativdiagnostik würde ich den Patienten zuerst eine Zwei-Ebene-Abdomen und Thorax-Röntgen aufnehmen. Warum? Also eine Perforation auszuschließen für den Okay. Bauch und eine Okay. Pneumothorax oder andere Strukturen Okay. Dysfunktion. Und sonst gar nichts an operativer Diagnostik? Doch, ich würde gerne danach eine Sonographie im Bauchbereich durchführen, danach vielleicht auch Thorax Ultraschall durchführen. Am Ende natürlich würde ich, wenn ein gastrointestinal Blutung bestätigen oder einen Verdacht auf die Ergebnisse Labor und Ultraschallergebnisse eine gastrointestinale Blutung erscheint, würde ich Ja. den Patienten ÖGD durchführen. Okay. Und woran machen Sie das fest im Labor? An welchem Blutwert? Gibt es einen Blutwert für Natürlich, obergastrointestinale Blutung? ein Blutbild kann Den man sehen. OGIP, gibt es einen OGIP-Wert? Hm? Bitte? Gibt es einen OGIP-Wert? OGIB-Wert, den Sie im Labor bestimmen können? Also wenn der Blutungszeichen gibt, zum Beispiel Anämie, ja, Ja. gibt, Ja. das ist ein Zeichen. Oder in Stuhlprobe, wenn wir Blutung feststellen, bestätigen kann man auch eine Okay. Es Blutung. ist 20:40 Uhr. Was machen Sie? Machen Sie, wann machen Sie die Endoskopie? Machen Sie die heute Abend noch, die Gastroskopie? Ja, wir können das heute Ja? durchführen. Wir haben so Möglichkeiten. Ja, müssen Sie mich dann rufen. Ich komme dann von zu Hause zur Endoskopie oder wie, ja? Oberarzt, Hintergrund. Ja, vielleicht. Was denn drin? Wenn Oder es muss ich? nötig ist, ja, Ja, das. ist es nötig oder ist es nicht nötig? Sagen Sie mir. Sie müssen den Oberarzt rufen, die Gastroenterologen. Rufen Sie oder rufen Sie nicht jetzt? Also, Kannst bis wie morgen ist die warten? Klinik? Können Sie mir dann Klinik ein bisschen Dann müssen nehmen? Sie sagen, Klinik. Bei was würden Sie machen? Heute noch Endoskopie. Also wenn eine Hypotonie gibt, Tachykardie, ja, da gibt eine Schocktaube, ja, Okay. dann können Okay. wir schnell wie möglich eine ÖGD Okay. durchführen und Hämoglobin von Blutung. 7,5. Was machen Sie mit dem Mann? Wie ist der Blutdruck? Blutdruck ist nur 110 zu 80. 177 ist normal, Frequenz 90. 90, ja. Nein, ich würde nicht gerade machen, Okay. sondern können bis morgen warten. Und Okay. natürlich können auch also sehr niedrige Werte, 7 Hämoglobin, ja, wir müssen eine Transfusion anfangen. Okay, gut. Ich denke auf jeden Fall eine gastroenterologische Konsül machen und so schnell wie möglich eine Gastroskopie durchführen. Er muss entscheiden. Er hat jetzt, ist Dienstarzt und er muss überlegen, ob er den gastroenterologischen Hintergrund rufen muss oder nicht. Muss so schnell wie möglich rufen. Das ist nicht richtig. Ich sehe. Ich Weil sehe. du Dann schimpft er, wenn der Oberarzt das kommt und natürlich. sagt er, dann kommt und sagt er, Sie Idiot, warum haben Sie mich gerufen? Ich kann bis morgen warten. Ja. Weil die obergastrointestinale Blutung 98% ohne Behandlung, ohne Therapie, oder kann man so sagen, sind Also, Geldgeber. was Sie machen sollten als Kompromiss, was würde ich machen? Bei so einem Befund, wo Sie nicht ganz sicher sind, dann rufen Sie den Hintergrund an, sagen Sie, Herr Oberarzt, ich habe hier einen Patienten, so und so, so. Ich würde den bis morgen aufschieben mit Endoskopie, aber ich wollte nochmal Ihre Meinung hören. Was denken Sie? Wenn er sagt, okay, sehe ich auch so, dann ist gut. Wenn er sagt, nee, nee, nee, dann soll er kommen. Dann haben Sie kein Problem damit, ja? Aber also ein HB von 7,5, es kann sein, dass es gestern 13 war, heute abgefahren ist, dann ist es Notfall, dann muss man vielleicht doch überlegen. Aber was bei dem Patienten auch sein kann, der hat ja seit ein, zwei Wochen Probleme, dass er einen langsamen Blutverlust hat, auch über diese Antikoagulation, dass er langsam jeden Tag verliert. Und dann kann man das auch aufschieben, elektiv auf den nächsten Tag. Ja, sehe ich auch so. Aber heute Hämatemesis erstmal aufgetreten. Nicht Ich Hämatemesis, das war Hämatinerbrechen. nicht warum? Hämatin hat er erbrochen, aber kein Blut. Kein Blut, aber Kein ja. frisches Blut. Hämatinerbrechen, ja. Aber Hämatokese, nicht Hämatokese, Hämatemesis. Hämatemesis ist nicht Blut und dunkel. Hämatemesis ist Bluterbrechen, ja? Ja, Bluterbrechen. Hämatinerbrechen ist eine Sonderform von Hämatemesis, vielleicht aber bezeichnet man nicht als Hämatemesis. Hämatemesis ist in der Regel so, dass das dann frisches Blut oder Blutkoagel zu sehen sind. Hämatokezia, was bedeutet Hämatokezia? Hämatochezie, Hämatokezia. das ist sozusagen Blut im Stuhl. Okay. Also Hämatinerbrechen, also Kaffeesatzartiges Erbrechen hat auch jemand reingeschrieben in den Chat. Ja? Also wenn er frisches Blut erbricht, dann wäre es nochmal eine andere Situation, sehe ich aus. Dann würde ich eher zeitnah diese Endoskopie machen auch, ja. Bei Hämatinerbrechen kann man überlegen, also abhängig von den Vitalparametern, Laborwerten, klinischer Zustand, kann man es auch überlegen, ob man es dann elektiv am nächsten Tag macht, ja. Okay. Okay. Aber wie gesagt, also es kann sein, dass ein Prüfer das nicht so sieht. Deswegen würde ich empfehlen, dass man da einen Kompromiss macht und sagt, okay, ich würde den Hintergrunddienst, den Oberarztdienst informieren. Und besprechen, ob wir die Endoskopie akut oder elektiv am nächsten Tag machen sollen. Ja, das Ja, ist das ist richtig. vielleicht Kompromiss, weil kann sein, dass der Prüfer den Fall so geplant hat, dass das als Notfall gemacht werden will. Ja, es kann sein. Wenn sie dann sagen, nächster Tag, dann lässt er sie durchfallen, ja, weil er hat im Kopf, das Notfall muss sein. Oder der Prüfer ist so, dass er sagt, okay, man kann am nächsten Tag machen. Wenn sie dann sagen, es muss heute gemacht werden, sagt er, ja, muss nicht alles sein. Ja? Deswegen vielleicht so in beide Richtungen Kompromisslösung. Ja. Gut, das wäre vielleicht eine Information, die wichtig ist. Ja, ansonsten Therapie, genau, haben Sie gesagt, Endoskopie. Diagnostik haben wir jetzt abgeschlossen. Also mit dem Röntgenthorax und dem Röntgenabdomen. Hätte ich nicht unbedingt gemacht, es sei denn, der Bauch ist akut irgendwie. Also wenn der Bauch jetzt akut wäre, klinisch, dann würde ich das machen. Wenn der Bauch weich ist, muss ich ehrlich sagen, würde ich nicht primär ein Röntgenbild veranlassen. Ich Aber denke, Chirurgen denken anders, ich weiß, ja. ja, Aber ich denke erstmal ein EKG schreiben haben wir sagen şey, zu sagen weil 52 ja viele Risikofaktören und Apixaban 5 Milligramm TVT rauchen familiär Anamnese Risikofaktoren gibt ihre Mutter deswegen erstmal EKG schreiben. Was denken Sie? Ja, also das wird sowieso immer gemacht als Routine, wissen Sie. Also Vitalparameter EKG machen Ja. wir bei jedem Patienten, deswegen. Also ich würde jetzt aber nicht so sehr drauf drängen, dass jetzt unbedingt in Richtung Herzinfarktabklärung laufen. Also klinisch ist der jetzt nicht so für mich auffällig, aber wir machen es auch, oder es wird allgemein gemacht, dass man bei Aufnahme neben Vitalparameter auch immer ein EKG schreibt bei Patienten. Ja, das Okay. würde ich immer machen, ja. Gut, Labor haben wir gesagt, Ultraschall kann man machen, aber wenn der Bauch jetzt, sage ich mal, nicht akut ist, weich ist, kann man auch überlegen, ob man das später macht. Verkehrt ist nicht. Und wichtigste ist dann die Endoskopie, glaube ich, wenn es. Wenn der Patient am nächsten Tag, also er bleibt da, der Patient, am nächsten Tag hat er kein Erbrechen mehr, Hämoglobin ist dann auch also, stabil. Würden Sie trotzdem endoskopieren oder nicht, den Patienten, wenn er keine Klinik mehr hat am nächsten Tag nach Trotzdem Überwachung? mit dem Patienten Endoskop durchführen. Ja, muss das heute mehr machen, ja. Gut. Differentialdiagnose haben Sie ja genannt, verschiedene, ist richtig. Also angefangen von Magenkarzinom bis hin zu Ulkus, beziehungsweise auch Gastritis. Es gibt ja auch gerade bei so Patienten, die viel Alkohol trinken und Diclofenac nehmen, gibt es ja auch erosive Gastritis, ja, die dann Blutung machen kann. Und was ich Hämorrhagisch, mich sehr hämorrhagisch. misslich. Hämorrhagisch erosive Gastritis zum Beispiel kann sein, ja. Ja. Gut. Okay, aber was Sie auch noch vielleicht beachten müssten, das ist aber jetzt zurück, weil Sie haben ja diese Diagnose obere gastrointestinale Blutung im Kopf gehabt bei dem Patienten, bei Anamnesegespräch. Ja, gerne. Und da müssen Sie halt immer, was Sie jetzt beim Oberarzt gesagt haben, praktisch diese Schockindex und so weiter, würde ich immer versuchen, im Gespräch vorher zu klären, weil wie ist der Puls? Haben Sie Puls gemessen? Oder fragen, sind Sie schwach, haben Sie Blutdruck gemessen zu Hause? Oder wenn er sagt, ich weiß nicht, ich habe mich gemessen, keine Ahnung, dann würde ich lieber mal ganz kurz unterbrechen, sagen, dann warten Sie ganz kurz mal. Wir bestimmen gerade Ihre Vitalparameter, Puls und Das Blutdruck. habe ich gedacht. Und dann machen wir vielleicht dann direkt dann weiter, wenn die Werte einigermaßen stabil sind. Dann da sind Okay. Sie auf der sicheren Seite. Ja? Ja, Dann kann auch also kein Prüfer sagen, Sie haben da einen Notfall übersehen, ja? Zum Beispiel. das habe ich auch bemerkt, aber ich habe deswegen gefragt, haben Sie Erschöpfung, wie fühlen Ja. Sie sich jetzt? Sie haben gut gesagt, deswegen habe ich weitergemacht. Bei Weitergemacht. dem Patienten, der war nicht kritisch, sehe ich auch so, aber es gibt ja so Prüfer, die wollen ja so Fallen Ja, stellen, ja. genau. Dann kann man das machen, ja. Okay. Gut, gibt es was im Chat, was wir übersehen haben? Ich rufe gerade mal den Chat auf. So. Antikoagulation, Gastroskopie, digitale Untersuchung ist immer wichtig, weil wenn ein Patient sagt, schwarzer Stuhl, kann vieles bedeuten, ne? Deswegen immer würde ich machen, das gehört zur Aufnahme dazu. Darüber habe ich nicht gesprochen. Also, wie führen Sie diese körperliche Untersuchung? Ja. Das haben wir nicht besprochen, stimmt, aber ich habe sie im Chat gelesen, deswegen. Uremia, HG, weiß nicht, was damit gemeint ist. Achso, dann kommen wir zur Therapie. Was geben Sie ihm? Transfusion, wenn der vom Hämoglobin her sehr niedrig ist und auch Kreislauf instabil ist, ja, Transfusion. PPI-Infusion würde ich auch immer machen. Wenn er im Krankenhaus bleibt, ja. Wenn er nach Hause geht, kann man auch PPI-Tabletten geben. Nahrungskarenz bis zur Endoskopie ist auch gut. Und kaffeesatzartig, das war wegen der Hämat-MS, glaube ich, gewesen, gell? Ja. Oder dieser anderen Frage. Okay, dann haben wir die Sachen im Chat auch besprochen. Sonstige Kommentare oder Fragen? War eigentlich ziemlich komplett, ne? Glaube ich. Am Anfang unsere Kollegen, welche Vorstellung am besten ist? Was Sie denken? Kollegen hat gesagt, Übelkeit, Erbrechen und so weiter. Ich habe die Frage Eine nicht ganz verstanden. Formulierung können Sie machen? Also vom Patienten, bei der Vorstellung beim Oberarzt, meinen Ja, Sie? vorstellen. Ja, ich hätte auch gesagt, es ist ein Patient, der mit Übelkeit und heute einmaligem kaffeesatzartigem Erbrechen sich vorgestellt hat und anamnestisch seit 1 bis 2 Wochen Oberbauch-Magenbeschwerden angibt, außerdem eine körperliche Schwäche beklagt, auch Belastungsdyspnoe, und nachdem wir gefragt haben, auch berichtet, dass er Teerstuhl abgesetzt hat, mehrfach. Das wäre so meine wichtigste Zusammenfassung der Akutbeschwerden vom Patienten. Okay. Dankeschön. Okay, dann war aber eine gute, kompakte Vorstellung. Dr. Alle, herzlichen Glückwunsch. Mit Brille Ja. habe ich es nicht erkannt. Ohne Brille, machen Sie die Brille ab. Ja. Dann kennen wir uns natürlich. Ja. Klar, ja. Ich habe mit Brille nicht erkannt. Ja. Also Ja. gut.